Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 840 an Goethe, Weimar, 18. Februar 1802. Wir wünschten zu wissen, ob Sie etwa Lust und Muße haben, vor der Abreise des Prinzen noch hierher zu kommen, weil wir in diesem Fall unsere geschlossene Gesellschaft, wenn es auch, um Ihnen die Unbequemlichkeit zu ersparen, auf dem Stadthause wäre, noch einmal halten wollten. Wenn Sie nicht kommen, so wird mit einem großen Club gedroht, den Herr von Kotzebue jetzt negoziiert und der den Montag nach der Komödie sein soll. Der Prinz wünschte sehr, diesem zu entgehen, und würde sich weit lieber in unserem kleinen Zirkel befinden. Lassen Sie mich doch durch Herrn von Pappenheim, der Ihnen dieses überbringt, wissen, ob Sie kommen werden oder nicht und ob wir auf den Montag etwas arrangieren sollen. Wenn Sie uns fehlen, so können wir das Zudringen der unwillkommenen Gäste nicht wohl abhalten. Leben Sie recht wohl, ich sehne mich wieder, ein Wort von Ihnen zu hören. S.C.H.